hast mich mitten ins Herz getroffen. Das hast du schon vom ersten Tag an, als du hereingekommen bist mit deinem süßen Lächeln und deinen aberwitzigen Klamotten und deinen schlechten Witzen und deiner vollkommenen Unfähigkeit, auch nur ein einziges deiner Gefühle zu verbergen. Denk nicht so oft an mich. Ich möchte nicht, dass du traurig bist. Genieß dein Leben. Lebe einfach. Ich werde bei jedem Schritt an deiner Seite sein. If I lose myself tonight, it'll be by your side. I lose myself tonight. We fell in love as the leaves turn. Sandra.